getanzt für dich, getanzt hast du nicht für mich. Vertraut hast du mir, gebaut auf jeden Stein. War die Zeit mein Feind oder war ich je nur ein Clown? Gefunden hast du mich mit verbundenen Augen. Erntete ich die Trauben, die Früchte unserer Liebe. Waren viel zu schnell verdorben für uns. In deinen Schoß.